Tief in ihrem Inneren war sich Maggie sicher, dass sie einen Weg gefunden hatte, Fark die Pistole wieder abzunehmen. Sie schlug das Buch auf, begann laut und feierlich daraus vorzulesen und ging dabei langsam auf ihn zu. Wir erkennen also, dass das geschichtliche Wirken Gottes in verschiedene Phasen unterteilt werden kann. 1. Die Ära der Reinheit, bevor der Formenzerstörer aktiv wurde. 2. Die Ära des Fluches, in der die Macht der Gottheit am geringsten, die des Formenzerstörers am größten war, weil Gott den Formenzerstörer nicht wahrgenommen hatte und so von ihm überrascht wurde. 3. Die Geburt Gottes auf Erden als Zeichen dafür, dass die Ära des absoluten Fluches und der Entfremdung von Gott nun zu Ende war. 4. Die gegenwärtige Ära. Sie war nun fast bei ihm. Fuck stand reglos da, die Pistole im Anschlag. Sie las weiter. Die gegenwärtige Ära, in der Gott auf Erden wandelt, den Leidenden Hilfe bringt und endlich alles Leben erlöst durch seine Verkörperung als Mittler, der... Geh zurück zu den anderen, unterbrach sie Thug mit heiserer Stimme. Oder ich leg dich um. Der, das ist gewiss, noch immer lebt, wenn auch nicht in diesem Kreis der Schöpfung. 5. Die nächste und letzte Ära... Ein lauter Knall ertönte. Sie konnte plötzlich nichts mehr hören, stolperte zurück, spürte einen heißen Schmerz in der Brust, der ihre Lungen versenkte. Die Umgebung verschwamm, das Licht erstarb. Sie stürzte in die Dunkelheit. Sie versuchte noch etwas zu Morley zu sagen, doch sie hatte keine Stimme mehr. Hören konnte sie allerdings wieder. Weit entfernt in der Dunkelheit erklang ein gewaltiges, pulsierendes Donnern. Sie war allein. Bam, bam, bam, dröhnte es. Dann sah sie leuchtende, zitternde Farben, die wie flüssiges Licht dahin zu strömen schienen. Lichträder, funkenwirbelnde Kreise stiegen um sie herum auf. Und vor ihr pulsierte das erschreckende Etwas. Sie hörte seine zornige Stimme nach ihr rufen und hatte Angst. Ein Befehl war es, dieses ungeheure Pochen. Und in ihrem Schrecken und Schmerz rief sie, Libera me, Domine, de morte eterna, in die illa tremenda. Es pochte weiter und weiter. Hilflos wurde sie zu ihm hingezogen, als sie plötzlich am Rande ihres Blickfelds eine riesige Armbrust sah und darauf den Mittler. Wie ein Pfeil lag er auf dem Schaft. Die Sehne spannte sich, und dann schoss er lautlos hinauf, in den innersten der konzentrischen Ringe. Der Schmerz in ihrer Brust war nun fast gänzlich abgeklungen. Tatsächlich schien sich ihr ganzer Körper aufzulösen. Sie spürte ihn kaum noch. Danke, dachte sie, dass du den Schmerz von mir genommen hast. Und dann dachte sie, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Mittler gesehen, und er hat mich gerettet. Führe mich. Zeige mir das wahre Licht, die Wiedergeburt. Das weiße Licht flammte auf. Sie sehnte sich danach, strebte zu ihm hin, und irgendetwas half ihr, ihm immer näher zu kommen. Zürnst du mir? Fragte sie in Gedanken und meinte das gewaltige, pulsierende Etwas. Sie konnte sein Dröhnen noch hören, doch es ging sie nichts mehr an. Es würde weiter dröhnen, bis in alle Ewigkeit. Da es über der Zeit stand, außerhalb der Zeit, niemals Teil der Zeit gewesen war. Und dann gab es auch keinen Raum mehr. Alles erschien zweidimensional, plattgedrückt, wie die Zeichnung eines Kindes oder eines Höhlenmenschen. Leuchtende, farbige Figuren, aber völlig flach. Sie war gerührt. Tap, tap, tap. Pochte das zentrale Sein, doch nicht mehr für sie. Es schlug für andere. Der Tag des Gerichts war gekommen und vorübergegangen. Sie hatte ihr Urteil empfangen, und das Urteil war günstig. Reine, glühende Freude durchflutete sie, und sie strebte zum Licht empor, flog darauf zu, wie eine Motte auf einen flammenden Stern. »Ich wollte sie nicht umbringen«, sagte Thug, während er auf die leblose Gestalt zu seinen Füßen starrte. »Ich wusste ja nicht, was sie vorhatte. Sie kam näher und näher. Ich dachte, sie ist auf die Pistole aus.« Er deutete auf Bells nur. Und der da hat gesagt, das Ding sei nicht geladen. Belsnor beugte sich zu Morley vor. Wir müssen sie ihm abnehmen. Tu's nicht, flüsterte seine Frau neben ihm. Wir müssen uns die Pistole holen, Mary. Und es ist meine Schuld, dass er sie überhaupt hat. Morley streckte die Hand aus, hielt sie Thug entgegen. Geben Sie sie mir. Er spürte, wie sich sein Körper verkrampfte, wie er sich auf den Tod vorbereitete.